Erster danach starb der König der Ammoniter, und sein Sohn Hanun wurde der neue König. Zweiter David dachte, er wolle Hanun, dem Sohn des Nahas, Freundlichkeit zeigen, weil dessen Vater ihm gegenüber freundlich gewesen war. Deshalb schickte David Boten, um Hanun wegen des Todes seines Vaters zu trösten. Als Davids Beamte im Land der Ammoniter ankamen, Dritter sagten die Fürsten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun, glaubst du wirklich, dass David dir Tröster schickt, um deinen Vater zu ehren? David hat seine Beamten sicher nur geschickt, um die Stadt auszuspionieren und sie später zu zerstören. Vierter daraufhin ließ Hanun Davids Beamte festnehmen. Er ließ ihnen die Bärte zur Hälfte abscheren und die Kleider bis zum Gesäß abschneiden, bevor er sie wegschickte. Fünfter, als David davon erfuhr, schickte er ihnen Boten entgegen, denn die Männer waren sehr beschämt. Der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho und kommt erst zurück, wenn eure Bärte wieder gewachsen sind. Sechster, als die Ammoniter merkten, dass David sie nun hasste, schickten sie Boten aus. Sie bezahlten die Aramäer von Beth Rehob und Zoba, die 20.000 Fußsoldaten hatten, sowie den König von Macha und Istob mit 12.000 Mann, damit diese ihnen halfen. Siebter, als David das hörte, schickte er Job mit dem ganzen Heer und seinen besten Kriegern dorthin. Achter, die Ammoniter zogen aus und stellten sich vor dem Stadttor zum Kampf auf, während die Aramäer von Zoba und Rehob, sowie Istob und Macha, getrennt auf dem Feld standen. Neunter, als Job sah, dass er sowohl von vorne als auch von hinten angegriffen werden konnte, wählte er die besten Soldaten Israels aus und stellte sich den Aramäern entgegen. Zehnter, den Rest der Soldaten gab er seinem Bruder Abisai, damit dieser sich den Ammonitern entgegenstellte. Elfter, er befahl ihm, wenn die Aramäer stärker sind als ich, musst du mir helfen. Wenn aber die Ammoniter stärker sind als du, werde ich kommen, um dir zu helfen. Zwölfter, er sagte auch, seid mutig. Lasst uns tapfer kämpfen für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr soll tun, was ihm gefällt. 13. Job rückte mit seinen Truppen vor, um gegen die Aramäer zu kämpfen, und diese flohen vor ihm. 14. Als die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen auch sie vor Abisai und zogen sich in die Stadt zurück. Danach ließ Job von den Ammonitern ab und kehrte nach Jerusalem zurück. 15. Als die Aramäer sahen, dass die Israeliten sie besiegt hatten, sammelten sie sich erneut. 16. Hadadeser schickte Boten und ließ die Aramäer von der anderen Seite des Flusses kommen. Sie kamen nach Helam, angeführt von Sobach, dem Heerführer Hadadesers. 17. Als David davon erfuhr, rief er ganz Israel zusammen, überquerte den Jordan und kam nach Helam. Die Aramäer stellten sich David entgegen und kämpften gegen ihn. 18. Die Aramäer flohen vor den Israeliten. David tötete 700 ihrer Streitwagenfahrer und 40.000 Fußsoldaten. Er verwundete auch ihren Heerführer Sobach so schwer, dass dieser dort starb. 19. Als alle Könige, die Hadadeser dienten, sahen, dass die Israeliten sie besiegt hatten, schlossen sie Frieden mit Israel und unterwarfen sich ihnen. Die Aramäer hatten danach Angst, den Ammonitern weiterzuhelfen.